Erster lobt Gott. Ein Mann ist glücklich. Er hört auf Gott. Zweiter, seine Kinder sind stark auf der Erde. Gott hilft seiner Familie. Dritter, er hat viel Geld in seinem Haus. Er tut immer das Gute. Vierter, er ist wie ein Licht im Dunkeln. Er ist nett und gut. Fünfter, ein guter Mann gibt anderen Geld. Er ist ehrlich bei der Arbeit. Sechster, er bleibt immer sicher. Die Menschen vergessen ihn nie. Siebter, er hat keine Angst vor schlechten Nachrichten. Er vertraut Gott. Achtes, sein Herz ist stark. Er hat keine Angst vor seinen Feinden. Neunter, er gibt den armen Menschen viel. Er bekommt viel Ehre. Zehnter, böse Menschen sehen das. Sie sind sauer. Sie haben keinen Erfolg.